Jetzt mit Pastor Joseph Prince. Beginnen wir direkt mit dem Wort Gottes. Gott hat etwas ganz Besonderes für uns und viele unserer Freunde da draußen müssen diese gute Nachricht unbedingt hören. Sie müssen das Evangelium hören und verstehen, worum es darin geht. Im 1. Timotheusbrief schreibt Paulus in Kapitel 1, Vers 11: Nach dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, das mir anvertraut ist. Der Apostel Paulus schreibt hier also, das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes ist mir anvertraut worden. Gott hat es mir anvertraut. Sehen Sie hier das Wort glückselig. Hier steht nicht das griechische Wort für selig oder gesegnet. Das Wort dafür wäre eulogia. Aber an dieser Stelle steht makarios, das bedeutet glücklich. Schreiben wir das also dazu. Das Evangelium der Herrlichkeit des glücklichen Gottes. Sieht die Welt ihn so? Sehen Ihre Freunde und Kollegen ihn so? Sehen Sie ihn so? Ein glücklicher Gott. Gott möchte, dass wir wissen, dass er, was das Evangelium betrifft, glücklich ist. Wenn wir etwas in der Bibel verstehen müssen, dann ist es das. Man nennt es die Erkenntnis Gottes. Wenn Sie fragen, was wünscht sich Gott am allermeisten für mein Leben, dann ist es die Erkenntnis Gottes. Die größte Erkenntnis, die Sie in Ihrem Leben auf dieser Seite des Himmels haben können, ist die Erkenntnis Gottes. Die wichtigste Erkenntnis, die zu allen anderen Erkenntnissen führt, ist die Erkenntnis Gottes. Jeremia schreibt dazu in Jeremia 9, der Weise rühme, auf Hebräisch hala. Rühmen heißt hala. Der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit und der Starke rühme sich nicht seiner Muskeln. Okay, hier steht nicht Muskeln. Rühme sich nicht seiner Stärke. Der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er Einsicht hat und mich erkennt, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn daran habe ich wohlgefallen, spricht der Herr. Jeremia sagt also ganz klar, die wichtigste Erkenntnis, die man haben kann, ist die Erkenntnis Gottes. Und darauf dürfen Sie stolz sein. Jesus Christus, unser Herr und Retter, verfügt als Einziger über die volle Erkenntnis Gottes. Alles andere verblasst im Vergleich dazu. Jesus besitzt zwei Aspekte der Erkenntnis Gottes in einem Maße, die für uns Menschen unerreichbar ist. Erstens, Jesus kennt vollkommen das liebevolle Herz des Vaters. Jesus kennt wie kein anderer Mensch und wie kein anderer Engel das liebevolle Herz von Gott, dem Vater. Das ist das Erste, das wir über die Erkenntnis Gottes wissen müssen. Und das Zweite, der andere Aspekt der Erkenntnis Gottes ist, dass Jesus der Einzige ist, der die Gerechtigkeit Gottes vollkommen kennt und weiß, wie groß unsere Schuld vor Gott wirklich ist. Ich wiederhole, Jesus ist der Einzige, der Gottes Maß an Gerechtigkeit wirklich kennt und weiß, wie groß unsere Schuld vor Gott wirklich ist. Denn wir wissen zwar alle, dass wir Gott gegenüber schuldig geworden sind, aber wir wissen nicht, wie sehr. Unser Bild von Gottes Gerechtigkeit und Gottes Maßstäben ist so klein, dass wir Gottes Gerechtigkeit an unseren eigenen Werten messen, an dem, was uns andere Menschen beigebracht haben. Aber Gottes Gerechtigkeit muss an seinem Maßstab gemessen werden. Und damit Jesus uns Gottes Willen zeigen konnte, musste er Gottes Gerechtigkeit voll und ganz erfüllen. Er kam als einer von uns. Er wurde wie wir geboren. Er wurde Mensch, um durch seinen Tod am Kreuz alle Ansprüche der göttlichen Heiligkeit und Gerechtigkeit auf ihr und mein Leben voll und ganz erfüllen zu können. Er hat sie voll und ganz erfüllt. Er hat damit nicht nur den Preis bezahlt. Er hat den Preis bei weitem überbezahlt. Denn über diesem Mann, der da am Kreuz starb, riss der Vater den Himmel auf und sagte, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Über diesen Mann steht in der Bibel, dass er alles zusammenhält. Über ihn sagt Johannes der Täufer, der nach mir kommt, also zeitlich, steht vor mir, also in Bezug auf Ansehen und Stellung. Er kam nach mir, denn ich wurde als sein Cousin in der sichtbaren Welt zuerst geboren. Er kam zeitlich nach mir, aber in seiner Stellung kommt er vor mir. Als Jesus auf diese Welt kam, musste er am Kreuz, für die Erkenntnis Gottes, für zwei Dinge sterben. Zum einen, weil er alle Ansprüche von Gottes Gerechtigkeit vollkommen erfüllen und alle Verstöße gegen Gottes Gerechtigkeit und jede Schuld wieder gut machen wollte, die durch unsere Sünde entstanden ist. Dafür hat Gott ihn gesandt. Aber das ist noch nicht alles. Er zeigte am Kreuz auch das liebende Herz des Vaters, dass Gott uns nicht verdammen will, sondern uns liebt. Amen. Und deswegen, hören Sie gut zu, deswegen sind alle Ansprüche seiner Gerechtigkeit an Sie und Ihre Familie am Kreuz durch Jesus Christus vollkommen erfüllt worden. Das ist das Evangelium des glückseligen Gottes. Und über die folgende Geschichte habe ich schon vor ein paar Wochen gepredigt. Einmal kam eine Gruppe von Leuten zu Jesus. Sie umringten ihn und behandelten ihn wie einen Superstar und wie eine Berühmtheit. Dürfen wir ein Bild von dir machen, Jesus? Bitte lächeln. Und dann machten sie Selfies. Sie himmelten ihn an und fragten, was ist das Geheimnis deines Erfolgs? Wie bewirkst du diese Wunder? Sie betrachteten ihn als Lehrer, aber nicht als Retter. Aber stellen Sie sich vor, Sie würden ertrinken. Und dann schauen Sie zum Strand und sehen da einen Mann stehen. Sie hoffen, dass es ein Retter ist, jemand von der Küstenwache. Und Sie rufen, Hilfe! Aber er ruft zurück, haben Sie mein Buch gelesen? Hier, fangen Sie, Schwimmen für Anfänger. Genau diese Denkweise haben viele. Aber Jesus fühlt sich bei Menschen nicht wohl, die ihn nur als Vorbild betrachten. Verstehen Sie mich nicht falsch. Wenn Sie ihn kennen, dann wird er Sie vieles lehren. Er ist ein wunderbares Vorbild und ein großartiges Beispiel für unser Leben. Aber das alles ist zweitrangig. Die wichtigste Beziehung, die er zu ihnen haben möchte, ist, dass er ihr Retter sein möchte. Und als die Menschen dort um ihn herumstanden, sprach er über ein paar Dinge, über die ich vor einigen Wochen gepredigt habe. Und die Menge wurde immer größer. Die Zahl der Menschen, die ihn als Vorbild und Lehrer betrachteten, wurde immer größer. Und Jesus wusste, dass es nur eine Möglichkeit gab, sie abzuwimmeln. Es ging nicht darum, so viele Follower wie möglich zu haben, wie auf Instagram. Dort kommt es nur darauf an, wie viele Leute einem folgen. Und sobald Leute auf einen reagieren, egal ob positiv oder negativ, fühlt man sich toll, weil man bemerkt worden ist. Die heutige Welt ist so traurig. Seien Sie nicht mit Leuten befreundet, die Sie gar nicht kennen und mit denen Sie nicht ohnehin schon Zeit verbringen. Das sind keine Freunde. Deren Meinung sollte Ihnen gar nicht wichtig sein. Lassen Sie sich nicht von der modernen Technik Ihr Leben rauben. Aber zurück zum Thema. Jesus schaute die Menschenmenge an, die ihm folgte, und sagte zu ihnen, wenn mir jemand nachfolgen will, verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Auf einmal sagten die Leute, was? Wir sollen ein Kreuz tragen? Ach, da fällt mir gerade ein, dass ich eine Verabredung mit Martha habe. Wo ist sie bloß? Und direkt danach kommt das folgende Kapitel. Das war das Ende von Kapitel 14 und dann geht es weiter mit Lukas 15. Es pflegten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder zu nahen, um ihn zu hören. Sehen Sie das? Es näherten sich ihm alle Zöllner und Sünder. Warum steht hier Sünder? Weil sie ihn als Retter sahen. Sie sahen etwas in ihm. Sein Mitleid. Seine Liebe. Sie kamen nicht, um von ihm zu lernen, sondern um gerettet zu werden. Sie kamen, um geliebt zu werden. Sie kamen, um umarmt zu werden. Es pflegten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder zu nahen. Es muss also niemand Angst davor haben, als Sünder entlarvt zu werden. Genau für diese Menschen ist Jesus gekommen. Diejenigen, die Angst haben sollten, sind die, die sagen, dass sie keine Sünder sind. Denn für die ist Jesus kein Retter, weil es da nichts zu retten gibt. Ich bin kein Sünder. Dann kann ich für dich nichts sein. Aber wenn du ein Sünder bist, dann kann ich alles für dich sein. Ich bin so ein großer Sünder, Herr. Kein Problem, ich bin ein großer Retter. Ich bin nur ein halber Sünder, dann bin ich nur ein halber Retter. Es ist also überhaupt nicht schlimm zuzugeben, dass man ein Sünder ist. Das waren wir alle. Und die Pharisäer, die waren immer noch da und nicht nur dort. Sie sind auch unter uns. Es gibt sie auch heute noch. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt Sünder an und isst mit ihnen. Was für eine schöne Anschuldigung. Was für eine schöne Anschuldigung. Was sagen die Leute über Joseph Prince? Er nimmt Sünder an und er isst mit ihnen. Er sollte gegen sie wettern. Er sollte zeigen, dass er gegen ihre Sünden ist, aber er nimmt sie an. Schadet Jesus damit seine Heiligkeit? Ist jemand heiliger als er? Nein, wir missverstehen das Evangelium des glückseligen Gottes. Was macht Jesus glücklich, wenn Sünder zu ihm kommen, die begriffen haben, dass sie ihn brauchen? Vielleicht kann man es so sagen. Und es lohnt sich, das irgendwo aufzuschreiben. Ich wähle meine Worte mit Bedacht und Gott hat nichts dagegen, dass ich das so ausdrücke. Er möchte, dass ich Ihnen das so sage. Jesus will genutzt werden. Wenn die Menschen ihn nicht nutzen, dann nutzen sie ihre eigene Kraft, ihr Wissen, ihre Klugheit, ihre Logik oder jemand anderen oder eine dämonische Macht. Aber Jesus möchte, dass wir ihn nutzen. Und jeder, der zu ihm kommt und ihn nutzt, zu dem sagt er, wow, Frau, dein Glaube ist groß, es gefällt ihm. Ich sagte, es gefällt ihm. Er kam, um genutzt zu werden. Jesus drehte sich also zu den Menschen um, die zu ihm kamen, und freute sich über sie. Er sagte aber zu ihnen dieses Gleichnis und sprach, welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eines von ihnen verliert, lässt nicht die 99 in der Wildnis und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Ich liebe es. Wir sagen immer, wir hätten zu Jesus gefunden, aber eigentlich hat Jesus uns gefunden. Nicht er hat sich verirrt, sondern wir. Wir waren allein in der Kälte und haben geweint. Wir hatten Angst. Wir waren arm und hatten Hunger und Durst. Wir waren einsam und niemand kümmerte sich um uns. Und dann kam der gute Hirte. Er verließ die 99 anderen Schafe, um sie zu suchen. Kein richtiger Hirte auf dieser Welt würde heutzutage 99 gesunde Schafe, die in Sicherheit sind, für ein einziges aufs Spiel setzen, das vielleicht schon gestorben oder einem Wolf zum Opfer gefallen ist. Aber Jesus hat das getan. Er ist der beste Hirte. Er wird sie finden. Das sage ich Ihnen. Er wird sie finden. Selbst wenn sie ihn verspotten und über ihn lästern, wird er das alles übersehen und nur daran denken, dass sie ihn brauchen. Er wird ihr Schreien hören, das sie versuchen zu verschleiern und hinter einer coolen, starken Fassade zu verstecken. Er kennt ihr Herz und weiß, was darin alles zerbrochen ist. Er hat gesehen, wie ihr Vertrauen als junger Mensch missbraucht wurde. Er war dabei, als sie sich zum ersten Mal vornahmen, nie wieder jemanden zu lieben. Und deswegen liebt er sie. Denn er kennt sie besser als irgendjemand anderes. Er weiß alles über sie. Und er liebt sie trotzdem. Er geht und sucht danach, bis, ich liebe das, bis er es findet. Wir haben selten so viel Ausdauer. Oh Mann, habe ich Hunger. Ich habe mein Bestes getan. Mir kann keiner vorwerfen, ich hätte nicht gesucht, aber jetzt ruft der Magen. Wir haben keine Ausdauer, aber Jesus sucht, bis er es findet. And then he finds it. Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es auf seine Schulter. Schauen Sie, was für eine Geste, was für eine Haltung. Das ist unser Hirte, das ist Jesus. Das muss Amerika sehen, das muss China sehen, das muss Europa sehen, das muss die Welt sehen. Ein Evangelium der Gnade, das müssen Sie sehen, den wahren Jesus. Nicht den verschleierten Jesus im Alten Testament, der in Bildern und Schemen verborgen ist. Hier ist er sichtbar. Er sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Schauen Sie her, mit Freuden. Er findet es und freut sich. Er sagt nicht, warum bist du weggelaufen? Warum hast du nicht gehorcht? Warum hast du dies nicht gemacht? Warum hast du das nicht gemacht? Du wirst schön selbst laufen. Jetzt binde dich an meinem Gürtel fest. Komm jetzt mit. Im gleichen Kapitel erzählt Jesus auch das Gleichnis von der verlorenen Münze und das von dem verlorenen Sohn. Der Sohn hatte das Geld seines Vaters, sein Erbe, durch ein liederliches Leben mit Prostituierten verprasst. Aber als er zurückkam, warf ihm das der Vater mit keinem Wort vor. Er gab sogar noch mehr Geld für ihn aus. Er ist so voller Liebe. Er ist einfach nur glücklich, dass sie zurückkommen. Mit Freuden. Was für eine Haltung. Mit Freuden. Nicht so. Ich meine, immerhin hat er nach dem Schaf gesucht, bis er es gefunden hat. Nein, er tut noch so viel mehr. Wissen Sie, Jesus übertrifft immer Ihre Erwartungen. Immer. Einmal kamen in den Evangelien ein paar Mütter zu Jesus. Es steht da, dass sie wollten, dass Jesus ihren Kindern die Hände auflegte. Aber als Jesus die Kinder sah, umarmte er sie. Er übertrifft immer unsere Erwartungen. Amen. Er erhört nicht nur unsere Gebete, sondern schenkt uns noch unendlich viel mehr, als wir überhaupt erbitten oder uns vorstellen können. Unendlich viel mehr. Ich versuche es nochmal. Unendlich viel mehr als alles, was wir erbitten oder uns vorstellen können. So! Das war ein Korb. Er schenkt uns noch unendlich viel mehr, als wir uns vorstellen oder erbitten können. Denn was brachte den verlorenen Sohn dazu, umzukehren oder Buße zu tun? Für die von Ihnen, die das Wort Buße sehr ernst nehmen, Pastor Prince, Sie müssen mehr über Buße predigen. Das ist Buße. Wann tat der Sohn Buße? Als er zu sich selbst sagte, in meines Vaters Haus gibt es mehr als genug zu essen. Ich glaube nicht, dass er zurückkam, weil er seinen Vater liebte. Das kann ich an seinen Worten nicht erkennen. Er kam zurück, weil der Bauch rief, weil er Hunger hatte. Er kam zurück, weil er Brot wollte. Und übertraf Gott seine Erwartungen? Ja. Der Sohn dachte nur ans Brot, aber er bekam Küsse. Er dachte nur ans Essen, aber er bekam eine Umarmung. Er dachte nur daran, ein Knecht zu werden, aber man gab ihm den Ring. Und er wurde wieder als Sohn eingesetzt. Freunde, Sie können ihm niemals mehr geben, als er Ihnen gibt. Niemals. Was für eine Haltung. Amen. So. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Einige von ihnen können heute zu dieser Freude beitragen. Sie können ihn glücklich machen, indem sie sagen, Herr, hier bin ich, deswegen bin ich heute hierher gekommen. Dann sind sie der Grund dafür, dass Gott glücklich ist und dass im Himmel Freude herrscht. So wird auch Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die keine Buße brauchen. Wenn Sie sagen, Pastor Prince, Sie sollten mehr über Buße predigen, dann schauen Sie her. Dieser ganze Vers, die ganze Geschichte, die wir gerade gelesen haben, spricht über Buße. Aber wie hat das Schaf Buße getan? Der Hirte hat es gesucht. Der Hirte hat es gefunden. Er nahm es auf seine starken Schultern. Er war es, der sich freute und ein Fest feierte. Aber was hat das Schaf getan? Das Schaf ließ es zu, dass es geliebt wurde. Das Schaf ließ zu, dass es getragen wurde. Das ist alles, das Gott von Ihnen möchte. Und das ist für ihn Buße. Das ist für ihn Buße. Buße heißt auf Griechisch wörtlich, sein Denken ändern. Haben Sie immer gedacht, dass Gott nur darauf wartet, Sie zu kriegen? Ja, er will Sie kriegen, um Sie in die Arme zu schließen. Ihr Denken ändert sich. Früher haben Sie gedacht, Gott wäre grimmig. Jetzt wissen Sie, dass Gott glücklich ist. Das ist Buße. Haben Sie das soweit verstanden? Im gleichen Kapitel erzählt Jesus vom verlorenen Sohn. Und der Sohn machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen. Und er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich will Sie etwas fragen. Hat der Sohn erst gebeichtet und dann rannte der Vater auf ihn zu und umarmte und küsste ihn? Hat der Vater sich erst die Beichte angehört oder ist der Vater zuerst auf ihn zugerannt und hat ihn mit Liebe überschüttet und geküsst und ihn willkommen geheißen? Was passierte zuerst? Er hat ihn zuerst angenommen, umarmt und geküsst. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Hat der Vater zugelassen, dass er weitersprach? Denn er wollte eigentlich sagen, mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So weit kam er nicht. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt das beste Festgewand her und zieht es ihm an, Versorgung. Gebt ihm einen Ring an seine Hand, Versorgung. Und Schuhe an die Füße, Versorgung. Und bringt das gemästete Kalb her, noch ein Geschenk. Der Einzige, der an diesem Tag nicht fröhlich war, war das Kalb. Und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es. Und lasst uns essen und fröhlich sein. Lasst uns fröhlich sein. Es geht ums Feiern. Sagen Sie zu Ihren Freunden, wisst ihr, Gott hat nichts gegen euch. Die religiösen Christen werden sagen, warte, was? Wie kommst du denn darauf? Aber keine Angst, durch sie werden Menschen gerettet werden und durch diese Leute nicht. Es wird Zeit, dass wir all diese Schwarzseher ignorieren und uns darum kümmern, Menschen zu erreichen. Fragen Sie nicht, willst du Christ werden? Es geht nicht um das Christentum, sondern um die Realität, um die wahre Liebesgeschichte des Universums. Sagen Sie nicht, es wäre gut für dich, zum Gottesdienst zu kommen. Das kommt alles später. Wenn die Menschen gerettet sind, werden sie von selbst zum Gottesdienst gehen, weil sie hier Predigten wie diese hören und gesegnet werden. Fühlen Sie sich gesegnet? Okay, preist den Herrn. Schließen wir die Augen und senken wir den Kopf. Preist ihn. Halleluja. Danke, Jesus. Wenn Sie noch nie Ihr Vertrauen auf Jesus gesetzt haben, dann ist es kein Zufall, dass Sie heute hier sind. Gott liebt Sie so sehr. Vielleicht hat Sie ein Freund eingeladen und Sie denken, Sie sind mitgekommen, weil Sie morgen frei haben oder weil Sie keine Schule haben. Aber mein Freund, es war Gott, der Sie heute hierher geführt hat, weil er Sie liebt. Oh ja, er liebt Sie. Sie machen Gott glücklich, nur weil Sie hier sind. Jesus hat das selbst gesagt. Wollen Sie sich retten lassen? Wollen Sie sich von ihm lieben lassen? Dann beten Sie das folgende Gebet mit mir. Und auch Sie in der Grace Revolution Church, vielleicht denken Sie, Sie seien gekommen, um sich diese Kirche mal anzuschauen. Aber der Heilige Geist hat Sie hergebracht, damit Sie diese Botschaft hören. Sprechen Sie mir nach und sagen Sie aus ganzem Herzen zu Gott, dem Vater, Vater, ich danke dir, dass du mich geliebt hast. Lange bevor ich es wusste, du hast mich geliebt. Doch jetzt sehe ich es. Und ich kann es nur dank deiner Liebe sehen. Sonst wäre ich für immer blind. Danke, Vater, dass du deinen Sohn gegeben hast, der am Kreuz für all meine Sünden gestorben ist und meine Strafe getragen hat. Er hat die Anforderungen deiner göttlichen Heiligkeit an mein Leben erfüllt. Er ist von den Toten auferstanden, um mich von der Angst vor dem Tod zu befreien. Denn ich bin mit ihm auferstanden und werde nie mehr sterben. Und ich sitze mit ihm an deiner rechten Seite. Danke, Vater. Herr, hilf mir. Schenk mir die Gnade im Verstehen, in deiner Erkenntnis, in der Gnade und in dem Bewusstsein zu wachsen, dass du mich versorgst und liebst. Im Namen von Jesus. Jesus Christus ist mein Herr. Amen.